Hi, dies ist ein Teaser für unser Politik-Spezial Nummer 63 und wir haben da absolut hate-speech-freie Themen für euch. Wir analysieren für euch die demokratischen Wahlen in Brandenburg Weil und Demokratie ist Sachsen. wichtig. Demokratie ist super, unsere Message ist Liebe. Wir sprechen auch ein bisschen über wirklich unfassbar tolle Ausländer, Auslandsausländer wie Österreich und Italien. Die bereichern ja auch die Gesellschaft hier. Bereichern die Gesellschaft überall. Wir sprechen über Salvini und haben Rechtspopulist, ganz, ganz schlimm. schlimm. Und wir sprechen auch über diverse, viele andere lustige und traurige Sachen. Aber das gehört zum Leben nun mal dazu. Es ist immer ein Auf und Ab. Wichtig ist Der Zusammenhalt. Gemeinschaft und der soziale Zusammenhalt. Und wenn ihr genau in diesem Tenor der Liebe, des Verständnisses, der Toleranz und der Mitmenschlichkeit weiter informiert worden wollt über diese Inhalte, die wir euch aufgezählt haben, dann empfehlen wir euch den oder das Video, das komplette Video. Das ist wie bei den Pornoseiten, wo ihr auch immer nur Ausschnitte seht. Das ist jetzt hier. Und das volle Video gibt es dann in der Beschreibung unten. Wir wünschen euch allen unseren Zuschauern, egal welcher geschlechtlichen Identität und welcher Hautfarbe und welche Farbe im Regenbogen euch am besten gefällt, wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Bis dann, euer Team von FSN.